Deutschlandfunk, Medias Res. Und auch hier auf der Republika wird darüber gestritten, wie klassische Medienmacher umgehen sollten mit den gar nicht mehr so neuen Medienriesen. Neben Google ist da vor allem Facebook in der Diskussion. Vor der Sendung habe ich dafür mit Jan-Philipp Albrecht gesprochen, grüner Europaabgeordneter und bis zum Abschluss Berichterstatter des Europäischen Parlaments für die Datenschutzgrundverordnung der EU. Als erstes habe ich ihn gefragt, welches Gefühl er gegenüber Facebook hat, ob das zum Beispiel Angst ist oder Hochachtung. Also ich habe keine Angst vor Facebook, aber ich würde es jetzt nicht Hochachtung nennen. Ich habe aber großen Respekt vor der Rolle Facebooks in unserem Leben. Es sind schließlich mittlerweile wirklich ganz grundlegende Kommunikations- und Lebensvorgänge, die auf dieser Plattform stattfinden, und zwar für fast alle von uns. Und damit meine ich eben nicht nur die Menschen in Deutschland oder in den USA, sondern weltweit. Und welche Konsequenzen hat das Ihrer Ansicht nach? Was muss sich da ändern, wenn Facebook eben so bedeutend ist? Man muss sich darüber Gedanken machen, ob dieses Unternehmen einfach nur noch irgendein Marktteilnehmer ist und damit im Grunde genommen mit dem Verbraucher untereinander ausmachen kann, was es will, oder ob es da spezielle Schutzregeln geben muss für die Verbraucher, weil sie eben letztendlich keine andere Chance mehr haben, als die Regeln, Angebote und ja, den Rahmen dieses Unternehmens zu akzeptieren. Und das zu schlucken quasi, was dieses Unternehmen einem anbietet. Und diese Schutzregeln, Sie haben jetzt gerade die Verbraucher angesprochen, aber müsste es nicht auch für Medien Schutzregeln geben? Denn die sagen ja immer, ja, Facebook wird einfach so mächtig, da können wir gar nichts mehr gegen tun. Ja, Facebook ist mittlerweile, wenn man so will, das größte Medienunternehmen der Welt. Und viele kleinere Medien und Nachrichteninhalte oder überhaupt Inhalte können nur noch verbreitet werden, effektiv über dieses Medium. Das heißt also, die Frage, wie zugänglich ist Facebook für andere Inhalte, wie wettbewerbsfähig können andere Inhalte überhaupt noch auf dieser Plattform sein, ist eine relevante. Und da muss das Wettbewerbsrecht und da müssen vielleicht auch neue Regeln her. Wie zum Beispiel die Frage, müssen nicht bestimmte Inhalte, zum Beispiel Nachrichteninhalte, auch unabhängig und neutral über diese sozialen Netzwerke mitverbreitet werden, ohne dass sie Teil sozusagen des Werbealgorithmus werden müssen. Also so eine Art Nachrichtenquote. Zum Beispiel, darüber muss man diskutieren, denn andernfalls wird es fast unmöglich, unabhängige Medien noch wirklich denen Gehör und Aufmerksamkeit zu verschaffen. Bei Facebook die Algorithmen, nach denen Inhalte angezeigt werden, natürlich nach ganz anderen Kriterien angezeigt werden und auch befördert werden, als dass das nun eine wichtige Nachricht ist oder eine wichtige Information für die Menschen. Aber glauben Sie wirklich, dass da so dieses Machtverhältnis ist, dass die EU sagen kann, was Facebook tun soll? Oder ist nicht Facebook tatsächlich inzwischen schon in einer so mächtigen Position, dass die erstmal sich relativ wenig bieten lassen werden? Wer das akzeptieren würde, der würde im Grunde genommen die Kapitulation der Demokratie des Rechtsstaats vorschlagen. Denn Facebook ist ja nun letztendlich keine Befreiungstruppe oder auch kein unabhängiger Journalismus, sondern es ist ein Unternehmen, das einfach Geld verdient mit Diensten, Produkten, Software. Und die müssen sich natürlich wie alle anderen Unternehmen auch an die hiesigen Regeln halten. Und da erwarte ich schon von uns in der Politik, und wir haben ja gezeigt beim Datenschutz, dass es auch funktionieren kann, dass man durchsetzungsfähige europäische Regeln verabschiedet und dann auch klar macht, wenn ihr die brecht, dann drohen richtig scharfe Sanktionen. Wir haben am Anfang über Angst gesprochen, über das Gefühl der Angst. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute auch manchmal eine Angst haben gegenüber Facebook, die nicht so richtig gerechtfertigt ist. Zum Beispiel, wenn wir auf die zurückliegende Frankreich-Wahl gucken oder auf andere Wahlen, da wurde ja vorher gemutmaßt, im Prinzip Facebook oder andere soziale Netzwerke entscheiden das, was in Wirklichkeit sonst andere entschieden hätten, nämlich die normalen Wähler. Das ist ja nicht so gekommen. Also ist da nicht vielleicht auch ein bisschen zu viel Angst dabei? Ja, weil natürlich sagen die Leute damit, ja, ich werde fremdgesteuert, ich kann gar nicht frei entscheiden. Das stimmt ja nicht. Natürlich kann ich einfach zur Wahllokal gehen und meine Stimme abgeben für eine der Parteien. Da sind wir gesegnet von guten Regeln und einer funktionierenden Demokratie und freien Wahlen hier in Europa. Das ist ja nicht überall in der Welt der Fall. Aber man muss eben schon auch sagen, es gibt berechtigte Sorge, ob die freie Meinungsbildung im Rahmen von Facebook tatsächlich ebenso funktioniert wie zum Beispiel jetzt in einer Presselandschaft, wie wir sie in Deutschland bisher gewohnt sind. Und da sollte man also nicht überreagieren und sagen, jetzt wird alles fremdgesteuert, dass die jetzt steuern, wer gewählt wird. Aber man sollte klar haben, wie geht man damit um, dass bestimmte Informationen eben Methoden haben, besser verbreitet zu werden bei Facebook und dass möglicherweise auch diese Algorithmen, die dafür sorgen sollen, dass bestimmte Werbung besser angezeigt wird, einen Einfluss darauf haben, wie wir uns informieren. Und dann sollten wir darüber reden, muss das bildungspolitisch eine größere Rolle spielen? Brauchen wir da Regeln zum Schutz eben auch freier Meinungsbildung oder der Informationsverbreitung? Diese Diskussion müssen wir schon ernsthaft führen. Meint Jan-Philipp Albrecht, Europaparlamentsabgeordneter der Grünen, zu der Frage, was Medien, Politiker und alle anderen tun sollten im Umgang mit einer Medienmacht, wie Facebook ja längst eine ist.